Kundgabe 5891. Empfangen am 1.3.1954. Vergebung der Sünden durch Jesus Christus. Es ist keine Sünde so groß, dass sie nicht Vergebung fände bei mir, so ihr Menschen dafür Vergebung verlangt. Jegliche Schuld wird von euch genommen, wenn ihr um Jesu Christi willen frei zu werden verlanget, wenn ihr die Schuld ihm unterbreitet, der für euch am Kreuz gestorben ist, wenn ihr von ihm erlöst werden wollet von eurer Sündenschuld. Er hat für euch die Schuld gebüßt. Er hat sie auf sich genommen und dafür Genugtuung geleistet. Ihr könnet also frei werden von jeglicher Sündenschuld, wenn ihr den Weg zu ihm nehmet, der als Mensch für euch das Erlösungswerk vollbracht hat. Dessen Liebe die Brücke schlug zwischen mir und euch und der deshalb nicht übergangen werden darf, wollet ihr die Vergebung eurer Schuld erlangen. Ich verlange die Anerkennung Jesu als Gottes Sohn und Erlöser der Welt, weil ihr dann mich selbst anerkennt, mit dem der Mensch Jesus sich vereinigt hat. Denn ich selbst war im Menschen Jesus, dessen Herz voller Liebe war. Seine Liebe also brachte das Opfer für euch, und diese Liebe war ich selbst. Und die Liebe versteht und verzeiht. Die Liebe tilgt jede Schuld. Die Liebe will euch erretten und euch alle Seligkeiten des Himmels bereiten. Die Liebe ist um euch besorgt, weil sie euch erfassen will, um euch Seligkeit zu schenken. Also wird die Liebe auch keinen Sünder fallen lassen, doch wie lange der Sünder sich mit seiner Schuld belastet, ist von seinem Willen abhängig. Meine unendliche Liebe, die für euch als Mensch den Tod am Kreuz erleiden wollte, um eure Sündenschuld zu tilgen, wird wahrlich nicht vor der Größe einer Schuld zurückschrecken. Sie ist für alle bereit gewesen zu sterben und tilget sonach auch die größte Schuld, so nur der Mensch bereit ist, sie mir selbst als dem Erlöser Jesus Christus zu gestehen und um Vergebung zu bitten. Denn es kann nur erlöst werden von seiner Schuld, der den Erlöser anerkennt. Der also unter sein Kreuz sich stellt und zu denen gehören will, für die der Mensch Jesus gestorben ist. Und wären eure Sünden so rot wie Blut, ich will sie weiß waschen wie Schnee. Ihr alle, auch die mit schwerster Schuld beladenen, könnet zu mir kommen im Vertrauen, dass euch um meines Namens willen eure Sünden vergeben werden. Doch ich kann nimmermehr die Schuld von euch nehmen, solange ihr euch von mir abwendet, solange ihr das Erlösungswerk Jesu Christi nicht anerkennet, denn solange auch erkennet ihr mich selbst nicht an, der ich mich als Mensch Jesus verkörpert habe, der ich als der Heiland Jesus Christus für euch ein schaubarer Gott wurde. Meine Ursubstanz ist Liebe, und die Liebe verkörperte sich in Jesus. Ohne Liebe hätte der Mensch Jesus das Erlösungswerk nicht vollbringen können. Also war ich selbst es, der für euch Menschen gestorben ist, denn ich selbst war im Menschen Jesus seiner unendlichen Liebe wegen, die er zu euch Menschen empfand, weil er euch in der Tiefe wusste, aus der er euch emporheben wollte. Darum nahm er euch die Last ab, die euch immer wieder niederdrückte, die euch den Weg zur Höhe nicht gehen ließ. Er machte euch frei von dieser Last, und also war für euch auch der Weg frei zu mir. Es konnte euch die ewige Liebe annehmen, weil die trennende Schuld von euch genommen war, weil sie ihre Sühne gefunden hatte durch den Kreuzestod. Darum braucht kein Sünder eine ewige Verdammnis zu fürchten, denn jegliche Sündenschuld wird getilgt von Jesus Christus, so wie er anerkannt wird als Gottes Sohn und Erlöser der Welt. So wie der Sünder durch die Anerkennung Jesu mich selbst anerkennt und meine Liebe nun auch den größten Sünder aufnimmt und ihn befreit von aller Schuld. Amen.